Gemeinschaft. Wir sind 5 Freunde. Wir sind einmal einer nach dem anderen aus einem Haus gekommen. Erst kam der eine und stellte sich neben das Tor. Dann kam ganz leicht der andere aus dem Tor und stellte sich in der Nähe des ersten auf. Dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Da standen wir dann, einer neben dem anderen. Die Leute sahen uns, zeigten auf uns und sagten: Die fünf sind jetzt aus diesem Haus gekommen. Seitdem leben wir immer ein friedliches Leben. Aber es gibt einen Sechsten, der stört uns immer. Er tut uns nichts, aber er ist uns lästig, das ist alles. Was will er immer von uns? Man will ihn doch nicht haben. Wir kennen ihn nicht und wollen ihn auch nicht bei uns aufnehmen. Wir 5 haben uns früher auch nicht gekannt. Und wir kennen einander jetzt auch nicht. Aber was bei uns 5 geht und was wir dulden, das geht bei dem 6. nicht und dulden wir nicht. Wir sind 5 und wollen nicht 6 sein. Und was hat das Beisammensein für einen Sinn? Auch bei uns 5 hat es keinen Sinn, aber wir sind schon zusammen und bleiben es. Einen 9 wollen wir nicht. Denn wir wissen, wie das ist. Wie soll man aber das alles dem 6. erklären? Lange Erklärungen, das heißt ja schon, wir nehmen ihn auf. Wir erklären lieber nichts und nehmen ihn nicht auf. Da kann er so komisch gucken, wie er will. Wir stoßen ihn weg. Aber dann kommt der immer wieder.